ist. Seit Köln 2015 sogar deutscher Feminist. Du bist jetzt auf der Börder, bist auf der deutschen Frauen. Den böse Asylanten, sie mit Tatschen und mit Klauen. A storm, is rising. A storm of shit. A storm is rising. A storm of shit. Keine Fakten, das linke Lügenpresse. Doch Verschwörungstheorien wecken dein Interesse. So schreibst du deine Zeilen für stationale Netze. Erfindest du Geschichte für deine widerliche Hetze. A storm is rising. A storm of shit. A storm is rising. A storm of shit. Deutsche Werte sollen her. Konservativ und homophob, von Rechte keine mehr. Rassismus und Sexismus sind nur verschiedene Seiten. Ein und selbe Stammtisch, über den sie sich verbreiten. A storm is rising. A storm of shit. A storm is rising.